Die Delegation der DFIAK äußerte am 9. August auf der dritten Versammlung der Genfer Abrüstungskonferenz den folgenden prinzipienfesten Standpunkt zu den jüngsten zwei erfolgreichen Testschüssen der interkontinentalen ballistischen Rakete des Typs Fassung 14 in der DFIAK. Die Aneignung der weltstärksten nuklearen Streitkräfte in der DFIAK ist eine gerechte Maßnahme zum Schutz der Souveränität des Landes und des Existenzrechts der Nation vor der Gewalt und Willkür der USA mit über ein halbes Jahrhundert langer extremer Feindschaftspolitik und nuklearen Drohungen gegenüber der DFIAK. Die hintereinander erfolgten ICBM-Testschüsse sind eine ernste Warnung an die USA, die sich an das unvernünftige militärische Abenteuer und die gemeinen Sanktionen klammern. Solange die feindseligen Machenschaften und nuklearen Drohungen der USA bestehen, wird die DFIAK auf keinen Fall ihre selbstverteidigenden nuklearen Abschreckungsmittel auf den Verhandlungstisch bringen und von ihrem eingeschlagenen Weg zur Verstärkung der staatlichen atomaren Streitkräfte keinen Schritt zurückweichen, egal wer was sagt. Da die USA ihren bösen Willen zur Erdrüsselung der Souveränität der DFIAK und ihres Rechtes auf Existenz und Entwicklung offenbart haben, wird die DFIAK zu einer entschiedenen gerechten Aktion übergehen, so wie sie bereits erklärt hat. Weiter unterstrichen die koreanische Delegation, dass die DFIAK angesichts der unaufhörlichen, höchst boshaften und gemeinen Provokationen der USA ihre Kraft der Gerechtigkeit für die Ausrottung des Herdes von Aggression und Krieg weiter verstärken und es zu Ende bringen werde.